hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Krise auf der Krim! Russland annektiert die Krim und stellt sich dabei als Beschützer hin für die von der Welt verhängten Sanktionen. Als Reaktion bleibt nur Hohn. Wenn du denkst, du drohst, dann denkst du nur, du drohst. Und er hat leichtes Spiel. Denn das, womit ihr drohen tut, ist nicht gerade viel. Verkehr! Wegen Smog gibt's in Paris totales Fahrverbot. Es fährt kein Taxi durch Paris. Und erst zu 4% fertig ist Berlins Airport. In 66 Jahren, da fängt das Fliegen an. Recht viel Gekreis. Dass Aldi unter Preis verkauft. So kommt das Pferd in die Lasagne. Ja, das Pferd in die Lasagne. Geil, Grillen 24-7. Ballermann, Nachrichten. Ballermann, Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR 3.